Der bevorstehende Winter macht der DDR-Regierung und Ministerpräsident Hans Modrow offen. Der bevorstehende Winter macht der DDR-Regierung unter Ministerpräsident Hans Modrow offensichtlich schwere Sorgen. Wie anders sonst ist der Appell zu verstehen, mit dem sich heute Regierungssprecher Wolfgang Mayer an die Bevölkerung der DDR wandte. Auf der Regierungspressekonferenz in Ostberlin trug er die Bitte des Ministerrats vor, alle Kräfte anzuspannen, um den Volkswirtschaftsplan 1989 zu erfüllen. Vor allem das Transportwesen und die damit verbundene Versorgung mit Konsumgütern waren hier angesprochen. Verkehrsminister Heinrich Scholz verwies bei dieser Gelegenheit auf die schwierige Personalsituation im DDR-Eisenbahnwesen. Der Güterverkehr leide vor allem unter der Riesenzahl von Personenzügen, mit denen DDR-Bürger in diesen Tagen in Richtung Westen fahren. Seit dem 11. November zählten die Eisenbahner der DDR rund 1600 außerplanmäßige Sonderfahrten. Die Züge waren meist hoffnungslos überfüllt, manchmal bis zum Dreifachen der Norm. Als erfreulich bewertete der Regierungssprecher dagegen das Echo auf einen am Dienstag veröffentlichten Aufruf von DDR-Intellektuellen. Dort wurde an die DDR-Bürger appelliert, im Land zu bleiben und einen humanistischen Sozialismus aufzubauen. Viele Menschen hätten inzwischen schon unterschrieben und Mayer zog daraus den Schluss. Der Ministerrat bewertet diesen Appell als einen von hoher staatsbürgerlicher Verantwortung geprägten Standpunkt, der ein klares Bekenntnis zu einem eigenständigen sozialistischen Vaterland auf deutschem Boden darstellt. Und am Ende meinte er dann, dass eine Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, die auf eine Vereinnahmung unseres Landes hinausläuft, nicht auf der Tagesordnung steht. Eine wichtige außenpolitische Aussage Mayers betraf dann die Haltung der DDR-Regierung zum Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in die CSSR im Sommer 1968. Damals, Walter Ulbricht war noch an der Macht, überschritten auch NVA-Truppen die Grenze zur Tschechoslowakei. Mayers Einschätzung? Ich darf an die Feststellung des sowjetischen Außenministers Edward Shevardnadze in seinem Interview für die polnische Nachrichtenagentur PAP am 25. Oktober erinnern, dass die Entscheidung über die Entsendung von Streitkräften in die CSSR von den führenden Persönlichkeiten von Staaten des Warschauer Vertrages gemeinsam getroffen wurde und sie deshalb nur durch eine gemeinsame Entscheidung zu verändern ist. Es ist jedoch eine Tatsache, dass die damalige Konzeption der Sicherheitspolitik und des Internationalismus des Warschauer Vertrages über grundlegende Prinzipien des Völkerrechts gestellt wurde. Aus heutiger Sicht ist diese Haltung nicht zu rechtfertigen und muss bedauert werden. Schließlich machte der Regierungssprecher noch eine Anmerkung in eigener Sache. Bald soll es kein staatliches Presseamt mehr geben, sondern seine Behörde wird den Namen tragen, Presse- und Informationsdienst der Regierung der DDR. Mayer versprach für die Zukunft eine umfassende Information der Öffentlichkeit. Und auch ausländische Korrespondenten dürften künftig nach den sonst international üblichen Maßstäben arbeiten. Es wird nicht mehr administriert und kontrolliert. Diesen Satz gab Mayer den Journalisten mit auf den Heimweg. Noch vor dem Beginn der politischen Abrechnung in der Volkskammer mit der alten DDR-Führung hat Staats- und Parteichef Egon Grenz heute Ermittlungen gegen frühere hohe Staats- und Parteifunktionäre wegen Korruption und Amtsmissbrauch angeordnet. Zur Weisung an die Generalstaatsanwaltschaft nahm Grenz am Abend im DDR-Fernsehen Stellung, indem er auch auf Fragen nach eigenen Privilegien antwortete. Hier ein Auszug. Ich muss sagen, dass Amtsmissbrauch und Korruption eines Mitgliedes der SED unwürdig sind. Und so werden wir auch alle diese Fälle aufdecken. Ich habe den Generalstaatsanwalt der DDR gebeten, den Dingen auf den Grund zu gehen, denn vor dem Gesetz sind alle gleich, unabhängig von der Funktion. Und ich habe den Vorsitzenden der Zentralen Parteikontrollkommission gebeten, die Dinge in der Partei so schnell als möglich in Ordnung zu bringen. Denn jeder ist verpflichtet, unabhängig welche Funktion hatte, nach dem Statut der SED zu handeln. Wo Verstöße vorliegen, müssen sie geahndet werden, und zwar sehr schnell. Natürlich habe auch ich in Wandlitz gewohnt. Ich habe das, wie man das damals verstand, als ein Gewohnheitsrecht empfunden. Heute denke ich darüber anders. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, dass ich weder damals noch heute ein Yachtgebiet hatte. Ich hatte weder damals noch heute eine Yachthütte oder ein Yachthaus. Und ich hatte weder damals noch heute ein sogenanntes Freizeitobjekt. Mein Privileg bestand darin, dass ich eine Dienstwohnung hatte. So viel aus Ost-Berlin. Doch stehen auch die nun folgenden beiden Beiträge aus Rom und dann Paris in einem engen Zusammenhang mit dem dort in der DDR beanspruchten Recht auf eine eigenständige vormundschaftsfreie Entwicklung oder spiegelbildlich mit der von Helmut Kohl offensichtlich ohne Rückversicherung bei den Westalliierten in Aussicht gestellten Bundesstaatlichkeit eines künftigen Deutschlands. So darf man die Warnung Gorbatschows heute Abend vor der Verfolgung egoistischer Ziele mit plumpen Verhalten und provokativen Erklärungen, wie er in seiner Rede im Kapitolspalast in Rom sagte, auf Bonn beziehen. Und in Paris erfuhr Hans-Dietrich Genscher, dass man dort vor der Wiedervereinigung wohl doch erst einmal die westeuropäische Integration komplettieren möchte. Zunächst der Bericht aus Rom. Erich Kusch zum zweiten Besuchstag des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschows in Italien. Der Vorschlag, eine neue paneuropäische Gipfelkonferenz nach dem Vorbild der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit von Helsinki schon im kommenden Jahr einzuberufen, ist der Kernpunkt der mit Spannung erwarteten Rede Michail Gorbatschows auf dem Kapitol, dem römischen Rathaus. In diesem Kontext soll denn auch, und das wurde bei den Gesprächen der beiden Regierungsdelegationen ebenfalls deutlich, die deutsche Frage behandelt werden. Immer wieder wurde, wenn von der deutschen Frage die Rede war, ein Thema, das durch den 10-Punkte-Plan Bundeskanzlers Helmut Kohl auch in Rom an Bedeutung gewonnen hatte, auf die Konferenz und die Schlussakte von Helsinki hingewiesen. Wer sich allerdings von der Rede Gorbatschows aufsehenerregende Ideen oder Vorschläge, beispielsweise was die Abrüstung betrifft, erwartet hatte, wurde enttäuscht. Vielleicht hat sich das Gorbatschow für sein Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten George Bush am kommenden Wochenende in Malta vorbehalten. Im Hinblick auf seine Begegnung mit Johannes Paul II. Im Vatikan, die zweifellos historische Dimension hat, bekannte sich Gorbatschow in seiner Rede eindeutig zu dem Prinzip der Religionsfreiheit. Aber nicht nur das, er unterstrich auch die moralischen Werte der Religion, die zur Erneuerung der Sowjetunion beitrage und weiterhin beitragen könne. Eine zumindest erstaunliche Feststellung für den Führer eines Landes, das den Atheismus zum Prinzip erhoben hat. Die Verbeugung vor der humanistischen Tradition Italiens war dagegen wohl mehr als Höflichkeit gegenüber den Gastgebern gedacht. Auch in Rom hat die Nachricht von der Ermordung des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank Herrhausen tiefe Bestürzung ausgelöst. Gorbatschow und der italienische Ministerpräsident Giulio Andreotti gaben dieser Betroffenheit auch sofort öffentlich Ausdruck. Was die eigentlichen Regierungsverhandlungen zwischen der Sowjetunion und Italien angeht, sprachen die Regierungssprecher von ungewöhnlich weitgehender Übereinstimmung. In dem Abschlusskommuniqué wurde darauf hingewiesen, dass die Sowjetunion zum ersten Mal mit einem westlichen Land einen Vertrag über die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit abgeschlossen habe, der weit über das bislang übliche Maß hinausreiche. Auf die ironisch gemeinte Frage, ob die Sowjetunion und Italien inzwischen schon Alliierte geworden seien, erklärte der italienische Außenminister Gianni De Michelis denn doch ausdrücklich, dass Italien natürlich weiter fest zur NATO und der Europäischen Gemeinschaft stehe. Immerhin sind in Rom 21 Abkommen unterzeichnet worden, die von gemeinsamen Industrie- und Forschungsprojekten bis hin zu gewaltigen landwirtschaftlichen Erschließungsprogrammen reichen. Schon am Tag vor der Ankunft Gorbatschows hatten die Sowjets und der italienische Automobilkonzern Fiat einen Vertrag über den Bau eines riesigen neuen Automobilwerkes südöstlich von Moskau abgeschlossen. Bei dem Besuch Gorbatschows in Rom wurde auch sein Werben um Unterstützung und Verständnis für sein Programm der Perestroika im Westen deutlich. Er warnte allerdings davor, die sozialistischen Grundlagen der Sowjetunion in Frage zu stellen. Karl Marx erwähnte Michail Gorbatschow in seiner Rede übrigens nur ein einziges Mal. Am letzten Tag seines dreitägigen offiziellen Besuches in Italien fliegt der Kreml-Chef nach Mailand, um dort mit italienischen Industriellen und Unternehmern zu verhandeln. Auch hier hofft Gorbatschow auf konkrete Hilfe für sein Reformprogramm. Gestern London, heute Paris. Hans-Dietrich Genscher muss erläutern und wohl auch beschwichtigen. Denn Bundeskanzler Helmut Kohl hat mit dem vor zwei Tagen vorgelegten 10-Punkte-Plan zur Einheit Deutschlands nicht nur Koalitionspartner und Opposition in Bonn überrascht, sondern auch die Alliierten. Im Osten hatte man, wie heute auch offiziell die Regierung der Tschechoslowakei, nicht nur überrascht, sondern zugleich auch beunruhigt den Kohl-Plan zur Kenntnis genommen, der ja offen lässt, ob Ziel der Einheit ein Deutschland in den Grenzen von 1937 sein soll. Ob Frankreich derzeit wohl ganz sorgenlos auf die Deutschen blickt? Hören Sie Sylvie Wickert über die Gespräche des Bundesaußenministers. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hatte im Laufe des heutigen Tages nicht nur ein fast zweistündiges Gespräch mit seinem französischen Amtskollegen Roland Dumas, darüber hinaus nahm er an der Budgetdebatte im französischen Senat teil. Eine, wie Dumas es nannte, hochsymbolische Tat. Nach einem Mittagessen unter vier Augen mit dem früheren Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing traf Genscher dann am späteren Nachmittag im Élysée-Palast mit François Mitterrand zusammen. Ich habe schon oft Gespräche mit François Mitterrand geführt, sagte Genscher bei der anschließenden Pressekonferenz mit Roland Dumas wörtlich. Aber heute war dies die wichtigste von allen unseren Begegnungen. Sie enthielt eine große Ermutigung und ich bin tief bewegt angesichts der großen Solidarität, die Frankreich in dieser historischen Entwicklung gegenüber Deutschland zum Ausdruck bringt. Zitat Ende. Genscher betonte, dass die Position der Bundesrepublik klar sei. Sie sei Mitglied der Europäischen Gemeinschaft und bleibe es. Ebenso wie sie Mitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses sei und bleibe. Was die Europäische Gemeinschaft angeht, so stehe sie vor einer Bewährungsprobe. Ob sie ihre Dynamik bewahren und stärken könne oder die Chance verspiele, Anker der Stabilität und Ort der Hoffnung zu sein. Dumas wie Genscher hoben die Dringlichkeit hervor, angesichts der raschen Entwicklung im Osten den europäischen Einigungsprozess zu beschleunigen. Der Bonner Minister gab dem anstehenden Straßburger EG-Gipfel neben seiner sozialen, monetären und wirtschaftlichen Dimension einen ausgesprochen politischen Charakter. Denn, so Genscher, hier wird sich zeigen, ob wir den Schritt von der Integration bis zur Europäischen Union entschlossen fortsetzen. Was das Verhältnis zum Osten angeht, so hatten sich die 12 EG-Außenminister in Brüssel bereits darauf geeinigt, in Straßburg den reformwilligen Staaten in Osteuropa ein politisches Signal zu geben, ihr Verhältnis zu den Ländern in Ost- und Mitteleuropa zu definieren und eine Botschaft der Ermunterung und der Solidarität zu formulieren. Genscher versicherte in Paris noch einmal, dass er keinen Zweifel daran lassen wolle, dass Bonn zu den Verträgen von Moskau, von Warschau und der CSSR, zu dem Grundlagenvertrag mit der DDR und der Schlussakte von Helsinki in allen Teilen und Aspekten stehe. Er bestand darauf, dass Bonn keine einseitigen Vorteile, sondern vielmehr den Erfolg der Reformprozesse wünsche. Was die Abrüstungsverhandlungen in Wien angehe, so müssten neue Impulse noch 1990 zum Erfolg führen, damit so die militärischen Elemente in Europa an Gewicht verlören. Roland Dumas bestätigte, dass er sich in allen Themen in voller Harmonie mit Hans-Dietrich Genscher befände. Auf den 10-Punkte-Plan des deutschen Bundeskanzlers angesprochen, sagte der französische Außenminister, dies sei keine wirkliche Überraschung für ihn gewesen und habe nichts Schockierendes. Es handle sich in erster Linie um innerdeutsche Probleme und die habe er heute ausführlich mit Genscher besprochen. Unterdessen rückt ein bereits angesprochenes Ereignis näher, das auch für die Zukunft der beiden deutschen Staaten von großer Bedeutung werden könnte. US-Präsident Bush, der sich heute von seinen Mitarbeitern im Weißen Haus verabschiedete, nannte jedenfalls sein bevorstehendes Treffen vor Malta mit Gorbatschow eine historische Gelegenheit auf dem Weg zu einem Europa, das vereint, unversehrt und frei ist. Zur Marschroute des Präsidenten, so wie sie sich in Washington abzeichnete, nun Gieselher Sorge. So entspannt wie vor diesem Gipfel standen sich die beiden Supermächte noch nie gegenüber. Der Gorbi-Faktor beeindruckt auch Amerika. Statt vom Reich des Bösen wie unter Reagan ist bei Bush heute von Gorbatschow, dem dynamischen Reformarchitekten, die Rede, dem Amerika eine neue Partnerschaft anbietet. In Malta kann daher der Kalte Krieg endgültig begraben und ein neues Zeitalter eingeläutet werden. Nach den Vorstellungen George Bushs sollte dies weniger durch Beschlüsse als mehr durch einen vertrauensvollen Meinungsaustausch geschehen, der für bessere Zeiten die Weichen stellt. Der amerikanische Präsident hat bereits viel über den Ablauf des Gipfels gesagt. Vor allem solle Malta kein neues Jalta sein. Das heißt, über Europa wird zwar geredet, aber nicht entschieden. Einen neuen Stellenwert erhält nach der Maueröffnung und Kohls 10-Punkte-Plan auch die deutsche Frage, ohne dass endgültige Antworten zu erwarten sind. Sicherstellen möchte der amerikanische Präsident, dass die Reformen in Osteuropa weitergehen, aber unbelastet durch fremde Einwirkungen. Dafür ist Bush auch bereit, die Einheit von NATO sowie Warschauer Pakt weiter zu bestätigen, um einen stabilen Rahmen für die osteuropäischen Umwälzungen zu gewährleisten. Dieser Gipfel war von Bush gewollt, um den Chef der anderen Supermacht in einer historischen Umbruchphase genauer kennen und verstehen zu lernen. Es soll später einmal keine Missverständnisse geben. Die Gespräche auf den beiden Schlachtschiffen haben daher keine feste Tagesordnung und sehen auch keine Beschlüsse, sondern mehr Absichtserklärungen vor. Gelingt es Amerikanern und Sowjets bei Malta, den Grundstein für eine neue Partnerschaft zu legen, dann hätte dies auch für das ganze West-Ost-Verhältnis weitreichende Folgen. Insofern könnte dieser Salzwassergipfel bei Malta in der Geschichte einmal den Platz einer historischen Wendemarke bekommen. Der amerikanische Präsident hat bei seinen rund 6-stündigen Gesprächen mit Gorbatschow vor allem 3 Ziele im Auge. Er möchte insbesondere direkt erfahren, wie weit der Kreml bei den Reformen in Osteuropa gehen will. Das schließt auch Auskünfte zur Deutschlandpolitik sowie über den Spielraum der einstigen Satellitenstaaten ein. Von sich aus sind die USA bereit, keine Schwächen des Ostens auszunutzen und als Helfer aufzutreten, Weniger Rüstung macht auch schon Geld für Perestroika frei, sagt Bush, der insbesondere in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Supermächte zu neuen Ufern aufbrechen muss, wenn die angestrebte Partnerschaft Substanz bekommen soll. Überdies will Bush wissen, wie es mit der bisherigen Blockkonfrontation weitergeht und bis zu welchem Punkt ein Truppenabbau, eventuell sogar beschleunigt, möglich erscheint. Ein neuer Anstoß für die START-Verhandlungen gehört ebenfalls in dieses Kapitel. Und schließlich möchte Bush mit den Sowjets auch bei der Befriedung regionaler Krisenherde vorankommen. Für Zentralamerika fordert er daher von Gorbatschow den Beleg für dessen erklärte Friedensbereitschaft, sonst lastet weiter ein Relikt des Kalten Krieges auf dem sich wandelnden Verhältnis der Supermächte. Heute auf Parlamentspräsident vor einer knappen Stunde in der DDR-Volkskammer. Verehrte Abgeordnete, ich stelle zur Abstimmung den Antrag der Fraktionen, den Artikel 1 der Verfassung zu ändern, mit dem Wortlaut im zweiten Halbsatz zu streichen, unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei. Wer für diese Veränderung der Verfassung ist, den bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Stimmenthaltungen? Wir stellen fest, 5 Gegenstimmen. Stimmenthaltungen, Entschuldigung, ja. Also, verehrte Abgeordnete, ich stelle fest, dass mit übergroßer Mehrheit diese Verfassungsänderung beschlossen wurde. Keine Gegenstimmen, 5 Enthaltungen. Nun war es ja schon Überraschung genug, dass die DDR-Volkskammer das Thema Führungsanspruch der SED heute auf die Tagesordnung gesetzt hatte. Aber hatten Sie, Robert Röntgen, in Berlin erwartet, dass gleich deshalb die Verfassung geändert wird? Naja, das war ja das drängende Verlangen nicht nur der neuen Opposition, sondern auch der nicht-kommunistischen Parteien. Eigentlich hatte man erwartet, dass bei der grundlegenden Überarbeitung der Verfassung, die etwa im Frühjahr vorgelegt werden soll, dann auch dieser Artikel geändert wird. Aber offenbar waren die Abgeordneten und die Parteien zu ungeduldig und die SED hat sich schließlich ihrem Antrag angeschlossen, denn es waren ja alle Fraktionen, die ihn unterstützt haben. Und so hat man dann heute diesen Satz gestrichen, aber damit ist die Verfassung nach wie vor ein großes Problem. Guter Einstand, ein gutes Programm von Michail Gorbatschow in Rom. Er hat sich für die völlige Religionsfreiheit in der Sowjetunion eingesetzt und die UdSSR will diplomatische Beziehungen zum Vatikan aufnehmen. Der Papst wird sich darüber freuen und sicher mit Gorbatschow darüber geredet haben, heute im Vatikan. Erste Begegnung zwischen einem Oberhaupt der katholischen Kirche und einem KPdSU-Generalsekretär. Aus Rom, Erich Kusch. 25 Jahre lang hat der Vatikan mit Geduld, Diskretion, aber auch unbeirrbar auf diesen Tag hingearbeitet. Die Begegnung eines Papstes mit dem Führer des Weltkommunismus. Vor 25 Jahren, mit Johannes dem 23., hat die katholische Kirche den Dialog mit dem Osten begonnen, in der Hoffnung, das Leben und die Seelsorge der Gläubigen in den kommunistisch beherrschten Ländern erleichtern zu können. Die Bereitschaft zum Dialog war jahrelang in Moskau auf offene Feindseligkeit und Ablehnung gestoßen. Heute endlich ist Michail Gorbatschow, der seinerseits ein revolutionärer Reformer ist, mit Johannes Paul II., dem Papst aus Polen, der wie kein anderer seiner Vorgänger den Kommunismus kennt und ihn auch in eigener Person erlitten hat, zusammengetroffen. Sie haben damit eine entscheidende Wende in dem Verhältnis zwischen Kirche und der Sowjetunion eingeleitet. Und so lässt sich dieses Treffen zweifellos als historisch bezeichnen. Es wird in die Annalen der Geschichte eingehen. In seiner Ansprache hat Gorbatschow denn auch den Papst offiziell in die Sowjetunion eingeladen. Die Atmosphäre dieser Begegnung im Vatikan war zunächst etwas reserviert, wurde dann aber ausgesprochen freundlich. Jeder war sich der Bedeutung des Augenblicks bewusst. Das strahlende römische Herbstwetter war ein gutes Omen und gab einen guten Rahmen für diese Begegnung ab, die über Mondovision in 50 Länder der Welt übertragen wurde. Sie hat lange keine so guten Tage gesehen wie diese jetzt, die alte Festung Malta. Herrscher von früher, etwa im Zeichen des Union Jack, sind zum Zuschauen verdammt Randfiguren eines Ereignisses. Der Willkommensgruß mit Friedenstauben gilt nun den Großen aus Ost und West. Queen Victoria, Britanniens und Maltas große Königin sieht versteinert. Die Malteser schreiben ab heute eigene Geschichte. Die Flaggen der Supermächte bestimmen Valletta, aber bestimmen sie auch die Themen dieses Gipfels? Andere haben sich auf der Tagesordnung von morgen und übermorgen längst etabliert. Die Leipziger zum Beispiel, Kohl und Krenz mit der Zukunft der Deutschen, die Prager mit ihrer stillen Revolution und die bange Frage an Gorbatschow, can he ride the tiger? Packt er das? Übersteht er das? Draußen vor der Küste der Flugzeugträger Forrest Toll, die Festung Amerika. Präsident Bush mit einer Demonstration der Stärke. Aber der Lärm der landenden Flugzeuge war das einzig Schrille an diesem Nachmittag. Der amerikanische Präsident setzte danach vor der Besatzung des Flugzeugträgers auf stillere Töne, nicht Triumph, sondern Anerkennung für den Gesprächspartner von morgen, für die Ereignisse im Osten, vor der jubelnden Menge. Sie zeigen, wie wir Frieden stiften können, sagte er, und übergibt der Besatzung des Kriegsschiffs ein Stück der Berliner Mauer. Dort wurde er in Ostberlin vom neuen Kulturminister Keller mit den Worten begrüßt, die Ausbürgerung ihrer Ausbürgerung war ein Fehler. Die Folgen dieses jetzt eingestandenen Fehlers waren damals verheerend. Viele Künstler gingen weg oder wurden gegangen. Kulturelle Verödung der DDR war die Folge. Das erste Konzert seit über 25 Jahren in der DDR verdankt Wolf Biermann nicht Egon Krenz, sondern dem Volk der DDR. So sieht er das jedenfalls selbst. Und vor diesem Volk verbeugt er sich an diesem Abend, vor allem vor den Leipzigern, Werner von Dagen aus der Messestadt, die von ihren Bürgern jetzt Heldenstadt genannt wird. Geschichte wird gemacht. 25 Jahre nach seinem letzten Auftritt in der DDR steht er wieder vor seinem Publikum, der Wolf Biermann, mit bangem Herzen. 4000 Leipziger mit heißen Herzen, zusammen mit dem, dessen Namen man vor 4 Wochen noch nicht einmal laut aussprechen durfte. Eine weitere Mauer ist gefallen, man kann es kaum glauben. Und Biermann singt die Ballade von den verdorbenen Greisen, seine Abrechnung mit der alten Führungsklicke der SED. Das Wort aus dem Munde mit neuen Phrasen, der alte Scheiß. Du bist ja selber nicht mehr zu retten und rettest auch nicht unser krankes Land. Du hast deine Jugendträume verraten, das Minnetekel brennt an der Wand. Wir wollen dich doch nicht ins Verderben stürzen. Du bist schon verdorben genug. Nicht Rache, nein Rente im Wandlitzer Ghetto und Friede deinem letzten Atemzug. Das letzte Lied, das ich damals noch zu Hause in der DDR in der Chausseestraße schrieb, war die Ballade vom preußischen Ikarus. Und nun, damals fürchtete ich, dass wenn ich irgendwie in den Westen geschmissen werde, dass ich dann abstürzen muss wie der Ikarus in der alten Geschichte. Aber nun, nach 13 Jahren, kann man sagen, ich bin leider doch nicht so ein Ikarus geworden. Und Biermann ist das Symbol des linken Widerstands in diesem Lande geblieben. Dann bin ich auch für diesen Widerstand in der DDR war das heute das Ende eines unheilvollen Kulturkapitels, wo deutsche Kultur Ost nur in West Gehör finden durfte. Ein neuer Anfang? Dann fliege ich hoch und dann stürze ich ab. Mach bisschen Wind und mach nicht, dann mach ich schlapp am Geländer über der Spree. Ausschussvorsitzender nannte noch einen weiteren Fall. Aufgrund einer Anordnung des früheren Bauministers vom 15.12.1978 wurde die Möglichkeit geschaffen, Ehrenmitglieder der Bauakademie mit einer jährlichen Dotation von 20.000 Mark zu ernennen. Bereits 1978 wurden Erich Honecker und Günter Mittag zu Ehrenmitgliedern der Bauakademie ernannt. Aus diesem Anlass erhielten sie seitdem die jährliche Dotation von je 20.000 Mark, insgesamt je 240.000 Mark. Die Schuldigen würden ohne Ansehen der Person zur Verantwortung gezogen werden, erklärte der Ausschussvorsitzende Töblitz. Und die bislang aufgedeckten Fälle seien nur die Spitze des Eisberges. Zahlreiche weitere Eingaben lägen noch vor. Die Abgeordneten der Volkskammer reagierten mit Empörung auf seinen Bericht. Man wisse inzwischen, so das NDPD-Mitglied Mögling, dass es vor allem das alte Politbüro gewesen sei, das über diese unglaublichen Privilegien verfügt habe. Er forderte sofortige Aufklärung und sprach dabei auch Egon Krenz an, der ja schließlich Teil dieses Politbüros gewesen sei. Ja, meinte der SED-Generalsekretär in seiner Antwort, das Politbüro in seiner Gesamtheit, aber auch das alte Zentralkomitee übernehmen die Verantwortung für die schweren Fehler der Vergangenheit. Aber politische Fehler und kriminelle Machenschaften müsse man trennen. Ich möchte hier vor dem Hohen Haus sagen, dass ich neben der Verantwortung, über die ich gesprochen habe, auch eine Reihe von Dingen tatsächlich nicht gekannt habe. Ich verfüge über keine Yachthütte, kein Yachtschloss, ich habe kein Yachtgebiet und habe kein Freizeithaus, meine Damen und Herren. Darauf lege ich großen Wert, weil mir das die moralische Möglichkeit gibt, mich einzusetzen für Sauberkeit, für einen sauberen Sozialismus. Zum Schluss der Korruptionsdebatte erweiterte die Volkskammer in einem einstimmigen Beschluss die Rechte des Untersuchungsausschusses. Damit dürfen Zeugen geladen werden, die dann auch Aussagepflicht haben. Von staatlichen und gesellschaftlichen Organen können Unterlagen angefordert und alle Fälle sollen an den Generalstaatsanwalt überwiesen werden. Die Volkskammer distanzierte sich heute auch von der Invasion 1968 in der CSSR und entschuldigte sich dafür bei den Menschen in der CSSR. Eine späte Genugtuung ebenso wie die Erklärung der eigenen Parteiführung, die heute die militärische Intervention der sozialistischen Brüder als falsch bezeichnete. In Prag am Telefon, Robert Neudeck. Wenn man diese Neubewertung der damaligen Situation und der folgenden Ereignisse vornimmt, dann müsste das folgerichtig ja auch zur offiziellen Rehabilitierung der damals Verantwortlichen, sprich Dubček und Hayek, führen. Aber so weit ist man ja wohl doch nicht, trotz der Reformen, ne? Kurz davor, glaube ich, muss man sagen, ganz kurz davor ist man, also zumindest hat man den allgemeinen Teil dieser Aufgabe heute erfüllt. Denn selbst die KPC, also die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei, hat durch ihr neues Politbüromitglied Morita erklären lassen, dass die Intervention nicht gerechtfertigt war und diejenigen, die sie ausgeführt waren, falsch beraten waren. Und eine Gruppe innerhalb der KPC, die sich hier gebildet hat, so eine gewisse geduldete Dissidentengruppe, das Demokratische Forum der Kommunisten, hat darauf noch einen draufgesetzt und gesagt, es müssten unbedingt jetzt die Rehabilitierungen all derer, nämlich Hunderttausender, erfolgen, die damals als Resultat von Säuberungen aus der Partei geflogen sind oder aus der Landes gegangen sind. Das ist der allgemeine Teil, das heißt, es müssten jetzt die Taten folgen, die die Rehabilitierung bedeuten. Eine sehr peinliche Frage wurde dann auch gestellt bei dieser Konferenz heute Mittag im Hauptquartier der KPC, also in der Höhle des Löwen. Wenn das nämlich alles so ist, fragte jemand, wenn alle, die an der Vorbereitung der Intervention und der nachträglichen Legitimation von Seiten der Tschechen, der tschechischen Kommunisten hier jetzt also verschwinden müssten, dann wäre nun höchste Zeit, wirklich allerhöchste Zeit, dass der Staatspräsident Gustav Husak auch aus dem Ratschin herausgeht und resigniert. Aber darauf wird noch nicht reagiert. Die Sache ist nach einer Woche, wenn man das kurz bilanzieren soll, so, dass es wirklich fast Durchbruch gegeben hat in allen ganz wesentlichen Fragen. Heute ist ja auch die Entscheidung des Ministeriums der Erziehung gefallen, dass man die Kurse, die gesamten obligatorischen Kurse für Marxismus-Leninismus entfallen lässt in der Universität und an den höheren Schulen. Aber es müsste jetzt wirklich der besondere Teil folgen und da wird es etwas schwierig. Die Lage hat sich ja auch insofern dramatisch und qualitativ geändert, wenn man das mit der Zeit von 1968 vergleicht. Damals hingen an allen Ecken der Prager Innenstadt und in den U-Bahn-Schächten diese wunderbaren Plakate Sozialismus anno, also Sozialismus ja, Okkupation nee, also Okkupation nein. Heute würde, glaube ich, niemand mehr von der großen Masse, der Mehrheit der Unterstützer des Bürgerforums mehr für den Sozialismus sein. Darüber, glaube ich, darf man sich überhaupt...